Ich habe nur ein einziges Interesse. Ob ihr lebt oder verliert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen. Ich habe nur ein einziges Interesse. Ob ihr lebt oder verliert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen. We'll be right back. sing wie eine Eintracht-Fahrt. Lebe dein Leben oder lebe für die Probe. Es klingt wie eine einfache Wahl. Lebe dein Leben oder lebe für die Droge.